Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Blutorangen von Ross MacDonald. Lass sie mal hier rüber! Ich hab Spuren entdeckt von dem Herrn! Er kommt nicht rein! Ich träumte von einem haarlosen Affen, der allein in seinem Käfig lebte. Sein Problem war, dass ständig Leute zu ihm eindringen wollten. Das versetzte den Affen in einen Zustand dauernder Nervenspannung. Ich wachte schwitzend auf, mit dem Bewusstsein, dass jemand an der Tür war. Nicht an der Verandatür, sondern an der Seitentür, die zur Garage führte. Als ich mit bloßen Füßen über das kalte Linoleum der Küche ging, sah ich durchs Fenster die Dämmerung anbrechen. Wer immer es sein mochte, klopfte nun leise und hartnäckig. Ich schaltete das Außenlicht ein, entriegelte die Tür und öffnete sie. Ein breitschultriger junger Mann in einem Overall wich hastig vor der nackten Glühbirne über der Garagentür zurück. In seinem borstigen, blonden Haar klebte Schmutz. Seine blassblauen Augen blickten, ohne zu blinzeln, mit einem vorwurfsvollen Ausdruck zum Licht hinauf. Schalten Sie das Licht aus! Ich möchte gern was sehen können. Eben darum! Ich möchte nicht gesehen werden! Dann verschwinden Sie doch wieder! Ich sah ihn mir genauer an und bereute meine Schroffheit. Seine Haut schimmerte in einem gelblichen Glanz, der nicht bloß vom Licht herrührte. Möglicherweise ging es ihm schlecht. Er schaute nervös auf die Straße zurück. Kann ich reinkommen? Sie sind Mr. Archer, der Privatdetektiv, nicht wahr? Das schon. Aber 5 Uhr morgens ist wirklich früh für einen Besuch. Außerdem kenne ich nicht mehr Ihren Namen. Carl Holman. Ein Klient vor dem Frühstück war das Letzte, was ich mir an diesem Morgen wünschte. Kommen Sie schon rein. Es schien mir einer jener Fälle zu sein, in denen man sich zu entscheiden hatte zwischen seiner eigenen Bequemlichkeit und der unbekannten Größe der Probleme eines anderen Menschen. Außerdem passten dieser andere Mensch und seine Art zu reden nicht zu seiner lumpigen Kleidung und seinen verdreckten Arbeitsschuhen. Es machte mich neugierig. Es ist unverschämt von mir, Sie so zu belästigen. Wenn es was Dringendes ist, ist es keine Belästigung. Ich koche es mal einen Kaffee und Sie erzählen mir, was Sie auf dem Herzen haben. Das ist es ja gerade. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Carl Holmans Bekleidung erinnerte mich an die von Gefängnisinsassen. Er hatte auch die peinliche Unterwürfigkeit, die man sich dort aneignet. Und es steckte etwas Seltsameres in ihm als Furcht. Vielleicht waren es Schuldgefühle. Hat sie jemand an mich verwiesen? Ja. Ein Freund hat mir Ihre Adresse gegeben. Hat Ihr Freund auch einen Namen? Ich weiß nicht, ob es ihm recht wäre, seinen Namen zu nennen. Er hat meinen ja auch erwähnt. Das ist doch was ganz anderes. Sie sind sowas wie eine öffentliche Institution. Bin ich das? Na gut. Hier ist der Kaffee. Oh, der schmeckt ausgezeichnet. Wo ich bisher war, gab's nur braune Brühe. Holman. Ihr Vater war ein großes Tier? Senator. Im Frühjahr ist er gestorben. Ja. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Noch vor der Beerdigung haben sie mich in die Klinik gesteckt. In die Psychiatrie. Mein Bruder. Und Dr. Grant Land. Manisch-depressiv hat er es genannt. Und meine Frau hat die Papiere unterschrieben. An Ihre Stelle würde ich in diese Klinik zurückgehen. Sind Sie verrückt? Zurückgehen und die Entlassung beantragen. Sie sind doch okay, wie Sie sagen. Entlassung? Das würde mein lieber Bruder verhindern. Wenn es nach ihm ginge, müsste ich drinbleiben, bis ich verfaule. damit sie an die Orangen können. An die Plantage. An das riesige Vermögen. Das Land gehört eigentlich den japanischen Siedlern, müssen Sie wissen. Mein Vater hat nach Pearl Harbor 40 Quadratkilometer für einen Spottpreis zusammengekauft. Was sage ich? Gekauft? Er hat die Japaner mit allen rechtlichen Tricks enteignet. Und dann hat er die Plantage mit illegalen Einwanderern bewirtschaftet. Menschen ohne Rechte. An der Orangenkultur interessierte ihn nur der Profit. Ich konnte nicht mit ansehen, wie er die Menschen wie Sklaven behandelte. Ganze Familien, Männer, Frauen, Kinder wurden in offenen Lastern herbeigekarrt, wie bei einem Viehtransport. Ich versuchte Vater klarzumachen, was ich von seinen lausigen Arbeitsbedingungen hielt. Er war ein Ausbeuter in einem zivilisierten Land im 20. Jahrhundert. Und die beiden wollen das fortsetzen. Langsam, langsam. Die beiden... Welche beiden? Jerry und Cindy. Mein Bruder und seine Frau. Weil ich anderer Meinung bin, wollen sie mich loswerden. Jerry und Cindy. Die beiden sind einfach nur scharf aufs Geld, auf den riesigen Besitz. Es war für mich schwer zu sagen, ob er sich das alles nur einbildete oder nicht. Insassen einer psychiatrischen Anstalt suchen selten die Schuld bei sich selbst, sondern neigen dazu, ihre Verwandten anzuklagen. Und... Dr. Grantland steckt mit den beiden unter einer Decke. Vielleicht haben sie ihn sogar beauftragt, meinen Vater umzubringen. Langsam. Langsam. Ich dachte, es wäre ein Unfall gewesen. In der Badewanne ertrunken. Ja, hat der Doktor gesagt. Der Sheriff hat es bestätigt. Und so stand es dann auch in der Zeitung. Alle haben es geglaubt. Ich auch. Aber... ich habe viel Zeit zum Nachdenken gehabt. 6 Monate. Wenn es stimmt, was Sie sagen, will ich sehen, was ich für Sie tun kann. Ich nehme übrigens 50 pro Tag plus Spesen. Wie alle Detektive hätte auch ich mich schon mit seelisch Kranken herumschlagen müssen, aber ich war kein Experte. Und selbst für Experten ist es manchmal schwer, zwischen berechtigtem Argwohn und einem ausgewachsenen Verfolgungswahn zu unterscheiden. Mir war unwohl in meiner Haut. Und so war mir daran gelegen, Carl in die Klinik zurückzubringen. Ich fürchtete, dass die Ventile bei ihm nicht mehr allzu lange dicht hielten. Wie Feuer und Wasser waren wir, mein Vater und ich. Wissen Sie, dass Worte töten können, Mr. Archer? Ja. Man kann einen alten, herzkranken Mann töten, wenn man sich mit ihm streitet. Verstehen Sie? Regen Sie sich doch nicht so auf, Carl. Sie glauben mir auch nicht. Doch, doch. Eine Menge Väter entziehen sich der Kritik durch ihre Kinder, indem sie sich auf ihr krankes Herz berufen. Ich habe es geglaubt. Ich habe geglaubt, was mir Jerry und Cindy eingeredet haben. Sie müssen mir helfen. Die Wahrheit. Versprochen. Hören Sie mal zu. Lassen Sie das! Ja. Lassen Sie Ihre Finger fallen! Carl hatte mich überwältigt und war mit meinem Auto abgehauen. Ich musste einige Kilometer laufen, bis ich auf ein Taxi stieß, das mich zu der Adresse fuhr, die Carl mir von seiner Frau gegeben hatte. Als ich das Grundstück betrat, sah ich sie. Sie saß auf einer Hollywood-Schaukel. Entschuldigen Sie! Mein Name ist Archer. Sind Sie Miss Mildred Holman? Was wollen Sie? Kommen Sie von der Polizei? Nein, ich bin Privatdetektiv. Und? Ich hatte Ärger mit Ihrem Mann. Carl war heute Morgen bei mir und wollte mich engagieren. Bei Ihnen war er also? Die Klinik hat mich informiert, dass er geflohen ist. Gemeinsam mit einem Tom Ricker? Aha. Als ich Carl zurückbringen wollte, hat er mich überwältigt und ist mit meinem Wagen abgehauen. Den finden Sie vermutlich auf der Ranch wieder. Wie kommen Sie darauf? Meine Schwägerin hat vor ein paar Minuten angerufen. Cindy Holman. Carl ist dort gesehen worden mit einem Revolver. Cindy bat mich zu kommen, sie hat Angst. Ich würde sie gern dorthin bringen. Aber ich habe leider kein Auto. Dann nehmen wir doch meins. Sie glauben sicher auch, dass Carl verrückt ist. Aber das stimmt nicht. Carl ist ein guter Mensch. Oft sind es gerade die Sensibelsten, die durchdrehen. Er hat behauptet, dass Dr. Grantland mit seinem Bruder Jerry unter einer Decke steckt. Die beiden hätten ihn entmündigt und in die Klapsmühle gebracht. Und sie hätten die Einweisung unterschrieben. Und im Krankenhaus wären alle Spione. Das klingt für mich nach Paranoia. Schizophrene haben die Neigung, sich bespitzelt zu fühlen. Und wenn er durchgedreht ist, dann nur, weil er dem Druck der Familie nicht mehr standhalten konnte. Hat er Ihnen auch erzählt, wie Jerry ihn ständig verhöhnt hat? Warum hat Jerry das getan? Aus Habgier. Habgier, Hass und Überheblichkeit. Jeder, der im Hormenhaus gelebt hat, ist habgierig, hasserfüllt und überheblich geworden. Außer Carl. Er hatte ein Herz für die vertriebenen Japaner. Er wollte ihnen das Land zurückgeben. Jerry und Cindy haben Carl heftig widersprochen und ihn so in Rage gebracht. Jerry ist dann zum Senator gelaufen, damit er Carl zur Vernunft bringt. Was dann passierte, können Sie sich denken. Das Gebrüll hat das ganze Haus erzittern lassen. Hat der Senator daraufhin den Herzanfall gekriegt? Ja. Carl fühlt sich für den Tod seines Vaters schuldig. Dieser Jerry scheint ja ein ganz ausgepuffter Typ zu sein. Allerdings. Er ist ein Meister der Intrige. Wenn es bloß darum ginge, Jerry zu retten, würde ich jetzt nicht mit ihm zur Farm hinausfahren. Viel wichtiger ist mir, Carl vor einer Dummheit zu bewahren. Er hat ohnehin mehr Schuldgefühle, als er verkraften kann. Ich habe im eigenen Leib erfahren, wie brutal Carl werden kann. So ganz unschuldig scheint er mir also doch nicht zu sein. Als wir uns dem Farmhaus näherten, fiel mir eine Kinderschaukel auf, die mit einem Seil an einem Ast einer Eiche befestigt war. Niemand hatte bisher etwas von einem Kind erwähnt. Sanfte Schatten lagen friedlich auf der breiten Veranda. Es war ein Anblick wie im Paradies. Wie viele Bäume sind das denn? Ich habe sie noch nie gezählt. Das ist ja wirklich endlos. Alles Blutorangen. Was mich nervös macht, sind die anderen. Der Sheriff und seine Leute. Trotz der Streifenwagen, an denen wir vorübergegangen waren, war weit und breit kein Polizist zu sehen. Das Knarren einer Fliegentür beendete die Stille. Das ist Cindy. Mildred blieb abrupt am Fuße der Treppe stehen. Eine Barriere der Feindschaft stand wie ein elektrischer Zaun zwischen den beiden Frauen. Hallo, Cindy. Oh, darf ich dir Mr. Archer vorstellen? Er ist Privatdetektiv. Hi. So. Dann hätten wir außer der Polizei auch noch einen Privatschnüffler. Cindy. Darf ich etwas zu trinken anbieten? Bourbon on the rocks. Wie geht's übrigens deiner Mutter? Gut, danke. Wenn du auf ihr Alkoholproblem anspielst, solltest du dich an deine eigene Nase fassen. Du bist doch selbstsüchtig, süchtig nach Männern. Ach. Aber lassen wir das. Sag mir lieber, wo Carl ist. Der Sheriff und seine Leute suchen ihn, seit Sam ihn gesehen hat mit dem Revolver. Sam ist unser japanischer Gärtner. Kann ich ihn sprechen? Natürlich. Mildred, kommst du mit? Ich bleibe. Wenn Carl herkommen sollte, möchte ich hier sein. Hast du keine Angst? Nein, ich liebe ihn. Für dich ist das wohl unbegreiflich. Ich habe Angst. Warum glaubst du, schicke ich Martha mit Mrs. Hutchinson in die Stadt? Martha ist meine kleine Tochter, Mr. Archer. Wer ist Mrs. Hutchinson? Unsere Kinderfrau. Oh, ich glaube, Grantland kommt. Als Cindy nach draußen ging, trat ich ans Fenster. Öffnete es einen Spalt. Ich war neugierig zu erfahren, was Grantland und Cindy sich zu sagen hatten. Grantland trug einen eleganten grauen Anzug, der sehr gut zu seinem Jaguar passte. Er glich dem Klischee eines 50-Jährigen mit grauen Schläfen, für den selbst jüngere Frauen schwärmen. Liebling! Nicht Liebling, Doktor. Du brauchst es doch nicht so auffällig zu machen. Ich will es aber. Psst. Jerry wird gleich hier sein. Ich habe ihn unterwegs überholt. Du hättest seinen Blick sehen sollen. Jerry hasst es, überholt zu werden. Da steckt er mehr dahinter. Du hast es ihm erzählt? Ich habe die Scheidung verlangt, das weißt du doch. Und schließlich ist er kein Vollidiot. Aber was macht es schon? Vielleicht wird Carl ihn umbringen. Sei still! Küssen Sie mich. Ich habe so lange darauf warten müssen. Ich verließ das Wohnzimmer und machte mich in dem geräumigen Farmhaus auf die Suche nach Mrs. Hutchinson. Mrs. Hutchinson? Ja? Darf ich Sie einen Augenblick beim Kofferpacken stören? Bitte. Sini und Grantland mögen sich. Dr. Grantland, naja, wie soll ich das sagen? Verstehe. Das geht schon länger so. Und Jerry Hallman lässt sich das gefallen? Naja, nein. Neulich hat er den Doktor sogar bedroht mit der Gartenschere, hat ihn Bastard genannt und zu ihm gesagt, dass er sich auf dem Hallman-Besitz nicht mehr blicken lassen soll. Und Sini wird ein Schild umhängen, No Trespassing, Privatbesitz. Das wird immer toller. Und dazwischen das arme Kind, also wir verschwinden. Ich nehme das Kind mit, bis der Spuk vorbei ist. Martha! Haben Sie es gehört? Ich sehe mal nach, was draußen los ist. Mr. Archer, hierher, im Gewächshaus. Jerry, Sheriff Osterwelt und Dr. Grantland sind schon bei ihm. Ist das der Revolver mit dem? Ja, er lag neben Jerry. Zwei Einschüsse hier im Rücken. Jerry muss sofort tot gewesen sein. Waren Sie als Erster hier? Ja. Und ich dachte schon, Jerry hätte... Die Fragen hier stelle ich, Mr. Archer. Sie haben heute Morgen bereits Bekanntschaft mit Carl Hallman gemacht. Hat er Ihnen dabei diesen Damenrevolver mit den hübschen Perlmuttgriffen unter die Nase gehalten? Nein. Es ist der Revolver seiner Mutter. Hier Sheriff Osterfeld. An alle Polizeieinheiten. Achtung! Gesucht wird wegen Mordes, verübt auf der Hallman Farm in Buena Vista Valley. Carl Hallman. Weiße Hautfarbe. 24 Jahre alt. 1,86 Meter groß. Blondes Haar. Blaue Augen. Achtung! Hallman ist unberechenbar und äußerst gefährlich. Nun ist passiert, was alle befürchtet haben. Carl hat Jerry gehasst. Das sagen Sie. Seinen Vater hat er auch auf dem Gewissen. Den hat er in der Badewanne ertränkt. Aber der Sheriff hat alles vertuscht, um den guten Ruf der Familie zu retten. Sonst noch was? Sind Sie sicher, dass Carl seinen Vater auf dem Gewissen hat? Was soll diese Fragerei? Wozu hat Mildred Sie überhaupt angeschleppt? Ich wollte meinen Wagen wieder haben. Der Sheriff und seine Leute haben ihn längst gefunden. Drüben, am anderen Ende der Plantage. Halt! Wo wollen Sie hin? Ich will endlich zu Sam, dem Gärtner, ihm ein paar Fragen stellen. Mir selbst ein Urteil bilden. Das ist nicht nötig. Ich habe diesen dreckigen Gelbzahn bereits verhört. Das Beste wäre, Sie verschwinden auf der Stelle. Sie haben doch nichts zu verbergen. Ich könnte Sie verhaften. Es besteht der Verdacht, dass Sie mit dem Psychopathen... Mit wem? Mit Carl unter einer Decke stecken. Selbstverständlich. Ich habe ihm mein Auto freiwillig überlassen. Werden Sie nicht vorlaut. Hauen Sie ab, Mann. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Ein Colt macht aus einem autoritären Verkehrspolizisten noch lange keinen Kriminalinspektor. Ich schlage Sie zu Brei. Die Platzwunde an meinem linken Ohr, die mir Osterfeld mit seinem Revolver beibrachte, schmerzte zwar, aber erfüllte mich auch mit einem gewissen Stolz, einem Stolz darüber, dass ich noch genügend Zivilcourage besaß, um mich von der eigenen Angst und der Brutalität anderer nicht korrumpieren zu lassen. Das ist ja interessant. Sheriff prügelt Unbekannten. Halten Sie sich da raus, Lofken. Wer ist dieser Mann? Ein schmieriger Privatschnüffler, der in meinem Bezirk nichts zu suchen hat. Aha. Und? Was hat er angestellt? Das ist nicht Ihr Bier. Doch, doch. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, was in Purissima County so vor sich geht. Zum Beispiel, dass ein Beamter mit seiner Waffe auf einen Mann einschlägt. Wollen Sie mich erpressen, Sie Arschloch? Entschuldigung, ich muss erst mal die Wunde verarzten lassen. Hat man Ihnen eins mit der Pistole übergezogen? Sie sollten es der Polizei melden. Nicht nötig. Der Sheriff war's. Aha. Es kommt davon, wenn man zu viele Fragen stellt. Ich hätte da noch einige auf Lager. Die Frau Senator zum Beispiel, Karls Mutter, ihre Patientin. Alicia. Sie litt an einer Depression. Ich habe sie zuerst mit Barbituraten und dann probeweise mit Dexamil behandelt, einem Amphetamin. Und Carl? Sie hat ihn mit ihrer Krankheit ständig unter Druck gesetzt. Als sie verhindern wollte, dass er aufs College ging, hat er sich jedoch widersetzt. Und von dem Moment an verstärkten sich ihre depressiven Phasen. Und sie hat ihm die Schuld gegeben. In der Tat, aber soweit ich das beurteilen kann, und das macht die Diagnose schwierig, hatte sie schon immer einen Hang zu trüben Gedanken und zum Selbstmord. So. Als Karl von zu Hause weg war, als er studierte, hat sie es sogar hier, in meiner Praxis versucht. Ich habe den Revolver im letzten Moment aus der Hand gerissen. Und wie ist er dann in Karls Hände gekommen? Ich habe ihn in meinem Schreibtisch aufbewahrt. Und heute Morgen, hat dir der Sheriff nicht gesagt, dass Karl in aller Herrgottsfrühe bei mir war? Er redete konfus und war völlig durcheinander. Ich ging nach nebenan zum Medikamentenschrank, um ein Beruhigungsmittel zu holen. Und in diesem Moment muss er den Revolver aus meinem Schreibtisch entwendet haben. Den mit dem Perlmuttgriff? Ja. Als ich wieder reinkam, war Karl weg. Osterfeld, Achtung! Achtung! Osterfeld an alle! Der mordlustige Irre ist zuletzt am Pelikanstrand gesehen worden. Von einem Liebespaar. Er hat sie belästigt. Um Essen gebettelt. Ich parkte meinen Wagen auf der anderen Seite der Autobahn und nahm die Taschenlampe aus dem Handschuhfach. Bevor ich es zumachte, erleichterte ich meine Taschen um Revolver und Lederknüppel und schloss sie ein. Dann ging ich die Betontreppe hinab, die zum Sandstrand führte. Slavkin war schon da. Armer Karl. Ich kenne ihn seit der Schulzeit. Vater und Mutter unter dubiosen Umständen umgekommen, ein Sohn jetzt erschossen, der zweite wird in dieser Sekunde wie Freiwild gehetzt. Und jedes Mal hatte und hat Grantland seine Finger im Spiel. Wissen Sie was Näheres über die Mutter? Alicia? Die soll hier am Pelikanstrand ins Wasser gegangen sein. Das nahm man zumindest an, als ihre Leiche an Land gespült wurde. Alle wussten, dass sie an einer Gemütskrankheit litt. Und dann hat man wohl behauptet, dass Karl die Krankheit von seiner Mutter geerbt hat. Leider. Aber ich glaube nicht dran. Karl hat studiert. Philosophie. Er wollte den Reichtum seines Vaters für karitative Zwecke nutzen. Hält man ihn deshalb für einen Irren? Möglicherweise. Ich glaube, ich nehme noch mal diesen Rieker vor. Tom Rieker. Der, mit dem Karl geflohen ist. Wissen Sie, wo er sich jetzt aufhält? Nein. Aber fragen Sie doch Mildred Hallman. Ja, Mildred. Ich wollte ohnehin noch mal zu ihr. Ich bin es wieder. Man sagte mir, Sie wüssten vielleicht, wo Tom Rieker zu finden ist. Karl hat mal was von einem Motel erwähnt. In der Nähe der Auffahrt nach Los Angeles. Es hieß, warten Sie. Buena Vista Inn, glaube ich. Schöne Aussicht. Wir könnten ja im Telefonbuch nachsehen. Das ist im Moment schlecht. Das Telefon ist oben und meine Mutter schläft. Sie hat schon wieder den ganzen Tag getrunken. Tut mir leid. Daran bin ich gewöhnt. Wenn es auch manchmal nicht leicht ist, ihrem Verfall zuzusehen. Manchmal könnte ich ihre seelische Unterstützung schon gebrauchen. Selbst hier zu Hause fühle ich mich verlassen. Und ihr Vater? Der ist abgehauen. Hat uns im Stich gelassen, als ich noch ein kleines Mädchen war. Es mag zwar kein Trost für Sie sein, aber viele Familien sind zerrüttet. Von liebender Zuneigung keine Spur. Bei den Hallmans war und ist es noch schlimmer als hier. Sie haben Karl zum Sündenbock gemacht. Für alles haben sie ihm die Schuld in die Schuhe geschoben. Der Senator für den Tod der Mutter, Jerry und Cindy für den Tod des Vaters. Aber Karl hat sie nicht getötet. Als wir ihn damals in die Klinik brachten, saß er zwischen mir und dem Sheriff im Wagen. Schweigsam wie ein Toter. Neben der Treppe, die zum Portal der Klinik führt, wuchs ein kleiner Baum. Karl pflückte ein Blatt, schloss es in seiner Hand und nahm es mit sich ins Krankenhaus. Ich dachte, mein Leben hätte nun seinen tiefsten Punkt erreicht. Aber das war ein Irrtum. Auf der Rückfahrt benahm sich Osterfeld, als gehörte ich ihm. Als ich ihm sagte, was ich von ihm hielt, wurde er erst recht gemein. Ich sollte meine Zunge hüten. Karl habe den Mord an seinem Vater gestanden. Er sei der Einzige, der davon wisse. Und wenn ich ihm zu Willen sei, werde er den Mund halten. Das passt in mein Bild, was ich vom Sheriff habe. Er gehört zu den Leuten, die ihre Macht rücksichtslos für ihre eigenen Interessen ausnutzen. Aber wenn Carl niemanden getötet hat, Jerry hat ein Motiv. Er profitierte vom Tod seines Vaters. Und Zinni jetzt. Es könnte ja mehrere Täter geben. Frauen wie Zinni erschießen niemanden. Manchmal doch. Jetzt gehört alles ihr allein. Die riesige Farm, die... Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Und Dr. Grantland. Ja, der Doktor. Zinni wollte sich scheiden lassen, Jerry nicht. Er hat gedroht, ihr Martha wegzunehmen. Dabei ist die kleine Martha ja meistens bei Mrs. Hutchinson. Wenn ich ein kleines Mädchen hätte, würde ich mich selber darum kümmern. Aber ich habe nun mal keins. Mildred war sehr müde. Ich sah zu ihr hin. Sie hatte die Augen geschlossen. Ohne deren Tiefgründigkeit sah sie aus wie eine 13-Jährige. Sie war nicht nur jung und hübsch. Sie strahlt etwas aus, das noch aufreizender war als Sex. Die tiefe, ernste Unschuld eines Kindes und eine Einsamkeit, die sie äußerst verletzbar erscheinen ließ. Ich ertappte mich bei einem sehnsüchtigen Traum. Carl hatte vielleicht nicht mehr lange zu leben. Und wenn der Mob ihn zur Strecke brachte, würde Mildred einen Mann brauchen, der sich um sie kümmerte. Ich gab mir jedoch einen imaginären Tritt in den Hintern. Solche Gedankengänge degradierten mich auf den Rang eines Osterfeld. Und das vergrößerte meine Wut auf diesen Typen. Achtung, hier wieder Osterfeld. An alle. Carl Hallmann ist beim Red Barn gesehen worden. Eine Kellnerin hat ihn in Richtung Elmwood davonlaufen sehen. Möglicherweise will er zu seiner Frau. Carmichael, fahren Sie hin. Sehen Sie nach und bewachen Sie das Haus. Die anderen suchen weiter, wie abgesprochen. Ende. Leuchte mal hier rüber! Wir haben Spuren entdeckt von dem Herrn! Hier lang! Er kommt nicht rein! Wir saßen im Red Barn. In diesem leuchtenden roten Käfig stand ein Schnellimbisskoch mit hoher Mütze, der mehrere Kellnerinnen zwischen seiner Speisenausgabe auf Trab hielt. Slofkin trug eine Kamera mit Blitzlichtvorrichtung. Seine Krawatte war zerknittert und er sah müde aus. Ich hoffe nur, er entwischt ihnen. Der Suchtrupp besteht mittlerweile aus 70 Personen. Immer mehr Leute aus dieser Stadt der Allerreinsten finden Spaß an dieser Hetzjagd. Im Radio haben sie Carl als Mörder bezeichnet. Der Grundsatz in dubio pro reo gilt wohl nicht in Purisima. Was erwarten Sie? Hier gilt das Hörensagen schon als bewiesenes Faktum. Gerüchte sind mächtiger als die Wahrheit. Selbst das, was ich Ihnen über den Tod von Carls Mutter erzählt habe, beruht nur auf Hörensagen. Und was ist mit dem Tod seines Vaters? Da gibt es nur die offizielle Version des Sheriffs. Ja, der Sheriff. Der hat sich wohl immer an den gehalten, der die Macht hatte, was? Hat er nicht zuerst dem Senator aus der Hand gefressen und war dann Jerry und Zinni behilflich? Na, ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Unter uns. Der Sheriff hat Schmiergelder kassiert. Von Bordell. Ich habe die Beweise. Als ich sie damals dem Senator vorlegte, hat er fast einen Herzanfall gekriegt. Und ein paar Tage später lag er tot in der Badewanne. Na, Sie werden doch wohl nicht den Sheriff verdächtigen. So brutal, wie der mich angegangen hat. Aber zurück zu Carl. Wo ist er gesehen worden? Da hinten. Er soll in den Abfalleimern herumgestochert haben. 7 Fuß groß, mit Hörnern und funkensprühenden Augen. Kann ich Ihnen was anvertrauen, was unter uns bleiben sollte? Ach, wissen Sie, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, ich könnte es umgehend veröffentlichen. Etwas, das Carl entlastet. Ich bin mir sicher, er wird gelyncht, wenn Sie ihn kriegen. Er ist es nicht gewesen. Beweisen kann ich es noch nicht, aber ich habe das Gefühl, Hallman wird gezielt zum Schuldigen aufgebaut. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Schüsse, die Jerry Hallman getötet haben, aus dem Revolver stammen, der neben ihm gefunden worden ist. Osterfeld hat den Revolver an sich genommen. Wäre es doch möglich, dass er die Fakten verdreht, um Carl zu belasten? Ja. Die Motive dafür sind mir allerdings noch nicht ganz klar. Fest steht, Jerry Hallman hat Nachforschungen der Presse über den Tod des Senators massiv abgeblockt. Und er hat sich mit seiner ganzen Macht für Osterfelds Wiederwahl eingesetzt. Der Sheriff soll dazu neigen, Verbrecher auf der Flucht zu erschießen. Stimmt das? Ja. Zurück zu Carl. Wo ist er hingelaufen? Wahrscheinlich durch die Kanalröhre auf die andere Seite der Autobahn nach Elmwood. Zu Mildred. Da wohnt auch Mrs. Hutchinson. Und Martha ist bei ihr. Chestnut Street 14. Was willst du hier in Grantlands Haus? Was soll das? Du warst es. Du. Du hast sie alle umgebracht. Bitte. Nicht. Hör auf. Bitte nicht. Nicht, nicht, nicht. Bitte. Bitte. Hör auf. Nein. Bitte. Hör auf. Hör auf. Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Als ich vom Red Barn Richtung Elmwood fuhr, passierte ich auf der Küstenstraße einen Parkplatz, der halb durch Buschwerk verdeckt war. Da ich mich außerdem auf den dichten Verkehr konzentrieren musste, konnte ich nur flüchtig zwei Gestalten erkennen, die mir bekannt vorkamen. Grantland und Tom Rieker. Aber ich war mir nicht sicher. Ich nahm mir vor, den Doktor deswegen noch einmal aufzusuchen, später. Denn jetzt wollte ich zu Mrs. Hutchinson, um zu verhindern, dass vielleicht noch jemand getötet wurde. Die Chestnut Street war leer, bis auf einen roten Kombi, den ich bereits auf der Holman Farm gesehen hatte. Ich parkte meinen Wagen hinter dem Kombi, stieg aus und hatte plötzlich ein Gefühl nahenden Unheils in meiner Magengegend. Ich ging um das fremde Auto herum und sah durch die Heckscheibe unter einer Decke etwas liegen, das einem menschlichen Körper ähnelte. Ich öffnete die Hecktür, zog die Decke weg und erkannte Zinni. Eine ihrer Brüste und ihr Unterleib wiesen tiefe Schnitte und Einstiche auf. Dunkelheit durchflutete meine Sinne wie schwarzes Wasser, in dem vier Leichen schwammen. Ich schloss die Hecktür leise und nahm mir vor, die Polizei später zu informieren. Mein Magen fing an zu revoltieren. Und ich musste mich zusammennehmen, als ich an Mrs. Hutchinsons Haustür klopfte. Kommen Sie rein. Entschuldigen Sie die Störung. Aber man vermutet, dass Carl in Elmwood auftauchen wird und es ist nicht auszuschließen, dass er zu Ihnen will. Was? Ich glaube aber kaum. Was soll er denn bei mir? Das Kind bedrohen. Martha? Nie im Leben. Carl ist immer so nett gewesen, besonders zu dem Kind. Einen liebevolleren Menschen könnte man sich kaum wünschen. Und jetzt hetzt man ihn wie ein Tier. Es ist eine Schande, was mit dem Jungen passiert ist. Haben Sie seine Mutter gekannt? Naja, und ob? Ich war ja schon im Haus, als Martha noch gar nicht auf der Welt war. Ich habe mitgekriegt, wie die seelische Labilität der alten Mrs. Holman auch bei Carl zutage trat. Wie ein Familienfluch. Ein Fluch, an den im Übrigen Alicia selbst glaubte. Ihr Vater, so betonte sie immer, wäre schon in einer Nervenheilanstalt gestorben. Und Carl wird's wohl irgendwann genauso gehen. Aber wenn Sie vor Carl keine Angst haben, warum sind Sie dann mit Martha nicht auf der Farm geblieben? Puh, eigentlich mehr wegen der dicken Luft zwischen Zinni und Jerry. Und jetzt, wo Jerry erschossen wurde, ist es sowieso besser für Martha, diesem Unglückshaus fernzubleiben. Ja, dieses Haus bringt jedem Unglück, der unter seinem Dache weilt. Also wenn es nach mir ginge, würde es in Schutt und Asche gelegt, wie Sodom. Das ist kein frommer Wunsch für eine fromme Christin. Da sind Sie doch. Ja. Ja, Sie haben ja recht. Menschen sollten ja auch nicht zu Schaden kommen. Ich wünschte bloß zu erleben, wie dieses Haus zerstört und die Familie in alle Winde zerstreut wird. Stattdessen besteht das Haus weiter und die Familie wird ausgelöscht. Ich beschütze das Kind so gut ich kann. So wie die Dinge sich entwickelt haben, ist es wirklich das Beste, für Martha bei Ihnen zu sein. Ja, Ihre Mutter kann sie ja jederzeit besuchen. Im Übrigen war sie ja so gegen sechs erst hier mit Dr. Grantland, nur kurz auf den Sprung. Das arme Kind. Es war einmal ein armes Kind, hat keinen Vater und keine Mutter mehr und war ganz allein auf der Welt. Das war so gegen sechs. Der Doktor hat nämlich so getan, als wüsste ich nicht, was zwischen ihm und Zinni abläuft. Der Herr Doktor. Sie hat ihn bezirzt. Eine frisch gebackene Witwe und noch am gleichen Abend geht sie aus und amüsiert sich. Ich glaube, Zinni hat sich heute Abend nicht mehr amüsiert. Was? Wie meinen Sie das? Schauen Sie aus dem Fenster. Sehen Sie den roten Kombi? Ja, der gehört Zinni. Ja, sie liegt ermordet in ihrem Auto. Zinni, Grandland kroch mit einem blutbefleckten Tuch in der Hand auf den Knien herum. Dunkelrote Flecken befanden sich auf dem Teppich, den er schrubbte. Er fuhr herum wie ein Tier, das von hinten angegriffen wird. Aber der Revolver in meiner Hand ließ ihn mitten in der Bewegung erstarren. Stehen Sie auf! Los, an die Wand. Verschwinden Sie! Verdienen Sie nicht genug? Müssen Sie Ihre Wohnung selbst putzen? Raus! Ihr Mädchen ist tot und Sie haben sie umgebracht. Meine Hände sind sauber. Das sehe ich. Okay, okay. Sie war hier, ja. Ich hatte einen Notfallpatienten und musste nochmal weg. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Und beim Anblick des Blutes geriet ich in Panik und dachte mir, wenn ich die Spuren nicht entferne, würde man mir die Schuld in die Schuhe schieben. Ihr Notfallpatient heißt nicht zufällig Tom Rieker. Zu keiner Auskunft verpflichtet. Verschwinden Sie endlich raus! Rieker. Es reicht! Rieker hat ihm geholfen, dem roten Kombi von Mrs. Hutchinsons Haus abzustellen. Hören Sie endlich auf! Aus dem Polizeifunk wussten Sie, dass Carl sich da herumtreiben muss. Sie haben den Wagen da parken lassen, um Carl alles in die Schuhe schieben zu können. Sie Idiot! Ich habe Sie geliebt. Ich habe Sie wirklich geliebt. Warum sollte ich Sie dann töten? Möglicherweise haben Sie recht. Jetzt, wo Sinny im Begriff war, das gesamte Holman-Vermögen zu erben, wäre es unklug für sie gewesen. Erst heiraten, später töten, entspreche ihnen mehr. Ich muss mir das nicht länger anhören. Stimmt. Wir gehen ohnehin zur Polizei. Ich denke gar nicht daran. Lassen Sie mich gehen. Und in ein paar Stunden bin ich in Mexiko. Ich habe keine Verbrechen begangen, die eine Auslieferung rechtfertigen würden. Nein, Sie kommen jetzt mit. Auf keinen Fall. Wo? Wo ist der? Wo ist das Schwein? Karl, bleib oben! Nein! Brennt! Waffe weg! Karl? Karl! Hörst du mich? Ist nur die Schulter. Er wird's überleben. Was wir jetzt brauchen, ist ein Krankenwagen. Und einen Leichenwagen. Sie haben Grantland voll erwischt. Blöder Kerl. Töten Sie endlich gern? Keineswegs. Ich bin zwar ein guter Schütze, aber ich töte nicht gern. Einen Menschen umzulegen ist so leicht. Was hätte ich tun sollen? Warten, bis von Karl nichts mehr übrig bleibt? Sie hätten auf Grantlands Beine zielen können, wenn Sie so ein guter Schütze sind. Das muss ich doch jetzt nicht mit dir diskutieren, oder? Grantland wäre ohnehin nicht ungeschoren davongekommen. Der Mord an Jerry geht indirekt auf sein Konto, da bin ich mir jetzt sicher. Den hat er inszeniert, Karl dazu angestiftet, ihm noch heute Morgen den Revolver seiner Mutter in die Hand gedrückt und... Wie sehen Sie denn aus? Ich konnte mich gerade noch in den Teich retten. Grantland, er hat das Schloss, die Haustür aufgeschossen und dann auf Karl... Und Sheriff Osterfeld hat Grantland zur Strecke gebracht. Ich habe Karl immerhin das Leben gerettet. Vielleicht werden Sie mir ja doch noch sympathisch. Darauf kann ich verzichten. Ich war in Grantlands Villa. Der Doktor hat gerade Hausputz gemacht. Er entfernte eine Menge Blut mit einer Menge Benzin. Ich schlug ihm vor, mitzukommen zur Polizei. Tat er mir. Hier eins verpasst und sein eigenes Haus angezündet und... War denn Grantland auch übergeschnappt? Schon möglich. Seine Geliebte ist ermordet worden. Das weiß ich bereits. Wir haben Sinny in ihrem roten Kombi gefunden. Der Doktor hat wohl gedacht, Karl hätte sie abgeschlachtet. Deshalb ist er hergekommen, um Sinny zu rächen. So könnte es gewesen sein, oder? Ich war für einen Moment im Flur stehen geblieben, um mir eine Zigarette anzuzünden. Sie schmeckte nach Asche. Als ich das Wohnzimmer betreten wollte, blieb ich abrupt im Halbdunkel des Flures stehen, denn ich wurde Zeuge, wie Osterfeld gegenüber Mildred handgreiflich wurde. Tu doch nicht so. Nein. Karl. Grantland, bist du auch entgegengekommen? Warum ziehst du dich bei mir? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das weißt du ganz genau. Spiel nicht die Unschuld vom Lande. Ich hab dich schon immer gemocht, Clarence. Schon seit du auf der Highschool warst. Und deiner alleinstehenden Mutter das Leben schwer gemacht hast. Erinnerst du dich noch? Wie könnte ich das vergessen? Jetzt, wo ich nicht mehr verheiratet bin, jetzt kann ich dir doch in allen Ehren vorschlagen... Ich bin immer noch verheiratet. Du kannst sie doch ohne weiteres scheiden lassen. Das letzte Mal habe ich Karl aus dem Schlimmsten rausgeholt. Dieses Mal landet er für den Rest seines Lebens im Zuchthaus. Für eine junge Frau wie dich recht entbehrungsreich. Karl ist unschuldig. Nein, du kannst ihn abschreiben. Denk doch an deine Zukunft. Was für eine Zukunft? An ein Zusammenleben mit mir. Ich muss jetzt erst einmal aufs Revier. Aber ich komme zurück. Bis dahin kannst du dir ja meinen Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Natürlich, Onkel Ostie. Wut schoss mir in den Kopf und ballte meine Hände zu Fäusten. Doch ich griff nicht ein. Vielleicht war es die plötzliche Erkenntnis, dass mein Hass auf den Sheriff nur die Übertragung eines tieferen Hasses auf mich selber war. Schließlich tat er ja nur, was ich selber gerne getan hätte. Karl war schon seit geraumer Zeit hier im Haus. Ist er direkt vom Red Barn hierher gekommen? Ja. Er ist hereingeschlüpft, als sich der Sheriff um den roten Kombi kümmerte. Danach war das Haus den ganzen Abend über bewacht. Karl muss völlig erschöpft gewesen sein. Er hat oben geschlafen. Er ist aufgewacht, als Grantland die Tür aufschoss. Grantland hatte es wohl nicht nur auf Karl abgesehen. Ohne den Sheriff hätte der Doktor sicherlich auch auf Sie geschossen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Wissen Sie, was ich glaube? Zinni hat ihm wirklich mehr bedeutet als Geld. Was hat Zinni mit mir zu tun? Sie haben Zinni erstochen. Entschuldigen Sie. Ich muss nach meiner Mutter sehen. Ich folgte Mildred in das obere Stockwerk und gelangte durch eine düstere braune Diele in ein Zimmer, wo sie gerade aus der Schublade eines winzigen Frisiertisches ein Messer holte, das sie gegen sich selbst richtete. Mildred, geben Sie mir das Messer. Was hab ich denn noch? Geben Sie es mir. Mir bleibt doch nichts mehr. Sie sind keine Selbstmörderin. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Mitleid? Dass ich nicht lache. Sowas muss man doch immer bezahlen. Was wollen Sie von einer vierfachen Mörderin? Sex? Glauben Sie mir, ich möchte nichts von Ihnen. Alle wollten immer etwas von mir, Grantland, der Sheriff, sogar der Senator. Warum sollten Sie anders sein? Ich kann es Ihnen nur beweisen, indem Sie es ausprobieren. Macht es Ihnen dann etwas aus, sich auf den Stuhl zu setzen? Mein Bett hätte ich dann doch lieber für mich allein. Entschuldigung. Das war missverständlich von mir. Das Messer. Das Messer war eigentlich für Grantland bestimmt. Aber er war nicht da. Nur Zinni? Ja. Nackt in seinem Bett. Ekelhaft, wie sie mit dem Doktor herumhurte. Und deshalb haben Sie zugestochen? Immer zu. Mildred. Und dann, ich kam langsam wieder zu mir. Ich wollte ihm nicht glauben, dass er völlig erstarrt für Stunden neben der blutüberströmten Cindy auf dem Bett gelegen hat. Das kann schon sein. Ich bin jedenfalls sofort wieder nach Hause gefahren mit meinem eigenen Wagen. Grantland hat dann mit Tom Rickers Hilfe den Kombi hier in der Nähe abgestellt. Was hat Rika damit zu tun? Grantland hat Rika regelmäßig mit Stoff versorgt und hatte ihn deshalb in der Hand. Das habe ich leider erst vor ein paar Stunden erfahren. Ich habe Tom im Buena Vista getroffen. Er hat mir einiges erzählt. Etwas, das vor 3 Jahren am Pelikanstrand passiert sein soll. Etwas mit Karls Mutter? Alicia. Sie hat mich immer wie Dreck behandelt. Mehr und mehr gedemütigt. Da habe ich mir geschworen, es ihr heimzuzahlen. Ich habe noch 2 Monate gewartet, um ganz sicher zu sein. Dann gestand ich's ihm. Er fing an zu zittern beim Gedanken an seine Mutter. War sie denn so übermächtig? Übermächtig. Das ist gar kein Ausdruck. Als ich Karl vorwarf, damals, die Nabelschnur seiner Mutter ist ein Henkersstrick, wurde er wütend, rasend. Er zertrümmerte mein ganzes Geschirr und dann lief er weg. Lassen Sie mich raten. Karl blieb verschwunden. Ja. Und seine Mutter sagte mir, sie würde es nicht zulassen, dass er je zu mir zurückkehrte. Doch dann rief sie eines Abends an. Sie bat mich um eine Aussprache. Wir trafen uns am Pelikanstrand. Sie lullte mich ein, ein Kind von Karl würde sicherlich eines Tages seelisch krank werden, in der Klapse landen. Auf ihrer Familie laste ein Fluch. Aber die Welt an sich sei schon eine Hölle. Alicia zitierte aus einem Gedicht. Schlafe den langen Schlaf, die Götter der Verdammnis häufen Mühsal und Kummer um uns herum. Es sei für ein ungeborenes Kind geschrieben. Alles Leiden bleibe ihm erspart, wenn es gar nicht erst das Licht der Welt erblickte. Mir war auf einmal, als stiegen dämonische Ungeheuer aus dem Ozean. Ich bekam Angst und ließ mich von Alicia überreden, mit zu Grantlands Praxis zu kommen. Erst als ich auf dem Behandlungstisch lag, versuchte ich mich zu widersetzen. Da war es schon zu spät. Sie bedrohte mich mit diesem Perlmutt-besetzten Revolver und sie zwang Grantland, mich zu betäuben. Als ich aus der Narkose erwachte, war mein erster und einziger Gedanke: Alicia hat mein Kind umgebracht. Mein Kind, das ich mir so sehr wünschte. Ich griff nach einer Flasche und schlug sie über den Kopf. Ein Schuss fiel, wie auch immer ich. Ich hätte sie getötet. Und Grantland hat mich die ganzen Jahre über erpresst, drohte mich zu verraten. Als Karls Ehefrau hätte ich die Möglichkeit, an das Hellman-Vermögen heranzukommen, bald heranzukommen. Ich bräuchte ja nur ein wenig nachzuhelfen. Und eines Tages war es soweit. Ich kam ins Badezimmer. Der Senator lag in der Wanne. Er hatte wie immer nicht abgeschlossen. Mit all meiner Kraft drückte ich seinen Kopf so lange unter Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufstiegen. Ich hoffte, man würde Jerry die Schuld daran geben, aber der Verdacht fiel leider auf Karl, wissen Sie? Hat denn der Sheriff keine Untersuchung angeordnet? Nein. Jerry hatte ihn mit einer größeren Summe davon abgehalten. Er wollte Karl als Schuldigen. Jerry wusste genau, was er tat. Schließlich hatte er Jura studiert. Er ließ Karl in die Psychiatrie einweisen und wurde so sein Vormund. Mit seinem Schachzug verloren sie ihre Rechte auf das Familienvermögen. Ja. Bis heute Mittag. Ich traf Karl auf der Farm. Er zeigte mir den Revolver seiner Mutter. Er wollte Jerry nichts tun. Er wollte nur Antworten von ihm. Ich bat ihn, mir den Revolver zu geben. Wenn die Polizei ihn damit gesehen hätte, hätten sie ihn sofort abgeknallt. Und als ich durchs Gewächshaus kam, war dort Jerry. Da habe ich sofort geschossen, den Revolver abgewischt und ihn neben Jerry liegen gelassen. Seit jener Nacht, in der ich es zuließ, dass sie mein Baby töteten, und in der ich Alicia umbrachte, ist mein Leben zu einem Verbrechen wieder die menschliche Natur geworden. Alle werden mich hassen. Ich hasse sie nicht. Ich bin doch schuldig geworden. Das stimmt. Aber Sie sind nicht der Einzige. Alicia und Grantland. Nicht nur. Auch ich. Was haben Sie denn damit zu tun? Tom Raker kam vor 3 Jahren zu mir. Er wollte mir was erzählen. Aber ich war verabredet mit einer Frau, die mir viel bedeutete. Und? Vor ein paar Stunden erst habe ich Raker zugehört. Was hat er Ihnen erzählt? Karls Mutter war in jener Nacht gar nicht tot. Sie war gewissermaßen nur angeschlagen. Grantland hätte ihr helfen können. Stattdessen brachte er sie zum Strand und zog sie ins Meer. Rika hatte er dorthin zitiert. Er wollte den Doktor davon abhalten, tat es aber nur halbherzig, denn er brauchte dringend Stoff. Grantland ist ein Schwein. Kaum saß Carl in der Klinik, hat er mich auch noch gezwungen, mit ihm zu schlafen. Bis Cindy sich für ihn erwärmte. Da brauchte er mich nicht mehr. Und seine Mutter sagte mir, sie würde es nicht zulassen, dass er je zu mir zurückkehrte. Ich stand auf und öffnete das Fenster. Draußen wurde es schon hell. Ich war todmüde und setzte mich auf die Fensterbank. Von hier aus betrachtete ich Mildred, die immer noch auf ihrem Bett lag. Sie zu trösten fiel mir nicht leicht. Ich war selber einmal bei der Polizei und musste in mir gegen alte Denkmuster ankämpfen. Das war notwendig, wenn ich nicht für den Rest meines Lebens einem Schwarz-Weiß-Bild verhaftet bleiben wollte. Einem Bild, demzufolge die Menschen entweder nur gut oder nur schlecht sind und demzufolge die Welt in Ordnung ist, wenn man die Bösen einsperrt oder sie mit Nuklearwaffen auslöscht, die so klein sind, dass man damit gezielt einzelne Personen aus der Welt schaffen könnte. Die Menschen in Gut und Böse aufzuteilen, war für den, der sich zu den Guten zählte, sehr bequem und schmeichelte dem eigenen Ich. All die Jahre über, in denen ich selbst ein Vertreter des Gesetzes war, hat mir das Schwarz-Weiß-Bild dazu gedient, mein eigenes Handeln zu rechtfertigen. Ein Handeln, das der Vorstellung folgte, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Gibt es aber etwas Sinnloseres, wenn durch Vergeltung das Töten von Menschen immer weitergeht? Ich kam mir damals als Polizist vor wie Tarzan, aber wie ein Tarzan, der in einem Dschungel der Paranoia nicht aus dem Unterholz hinausgelangt. Das Ganze glich einem Gemälde. Landschaft mit haarlosem Affen. Es war höchste Zeit, das Schwarz-Weiß-Bild gegen ein anderes auszuwechseln, das über feinere Schattierungen verfügte. Mildred war so schuldig, wie ein Mensch überhaupt nur sein konnte. Aber sie war nicht die Einzige. Ein Strom der Schuld verband uns alle. Grantland und Rika, Osterfeld und mich, ihre Mutter, die ihr Leben unter den Tisch sorf, ihren Vater, der seine Familie verlassen hatte und dafür symbolisch in der Badewanne des Senators sterben musste. Auch die Holman-Familie, die vier Opfer, waren keineswegs unschuldig. Der Strom der Schuld floss, wenn man ihn weit genug zurückverfolgte, in einem geschlossenen Kreis zusammen. Wenn ich an das todbringende Vermächtnis Alicia Holmans dachte, war ich fast bereit, an ihre Götter der Verdammnis zu glauben. Wenn diese auch nicht in der äußeren Welt existierten, so stiegen sie doch aus den Tiefen eines jeden Menschen auf, aus einem Meer, das in uns allen verborgen ist. Sie kamen aus unserem eigenen Inneren, sanft wie die Träume der Nacht, mit der gewaltigen Energie einer Sturmflut. Vielleicht gibt es die Götter der Verdammnis in dem Sinne, dass die Menschen ihnen selber unbewusst Urheber ihrer eigenen Zerstörung sind. Man muss doch sehr vorsichtig sein, sich hüten vor dem, wovon man träumt. Blutorangen von Ross MacDonald, aus dem Amerikanischen von Monika Schönenberger. Hörspielbearbeitung von Klaus Baum und Horst Riemenschneider. Es sprachen Archer, Dietmar Müß, Carl Holman, Oliver Brod, Mildred, Bettina Engelhardt, Zinni, Leslie Moulton, Dr. Grantland, Manfred Zapatka, Slofkin, Thomas Anzenhofer, Sheriff Osterfeld, Helmut Kraus und Mrs. Hutchinson, Ulrike Bliefert. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Matthias Fischenich. Regieassistenz Felix Rode. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000.